Das Dritte Reich empfängt die Ausstrahlungen der Burgen 2, 3, 4, 5 und 11 des Baumes Yggdrasil Irminsul. Diese Burgen der Asen werden symbolisch wiedergegeben. In der Reichskanzlei von Berlin hatte Adolf Hitler auf einem Möbel den Aztekenadler schnitzen lassen, die gefiederte Schlange von Quetzalcoatl, dieselbe, die auf der Titelseite dieses Buches erscheint, als Sinnbild des Reiches, das kommen wird. Von dort aus, ebenso vom Berghof auf dem Obersalzberg in Berchtesgaden wie von der Gralsburg, hat der Führer und Kanzler die Deutschen geführt. Alles, was die beiden ersten Nornen ihrem Volk im Ersten und Zweiten Reich dieses dunklen irdischen Jugas schuldig geblieben waren, hatte die Norne Skuld ihm im Dritten Reich übergeben, es zulassend, dass seine Feinde ihm alles nehmen, damit die Arier sich des Verlustes besser bewusst werden und der Wunsch nach seiner Wiederkehr heftiger wird. Es war die Norne Skuld, die mein Meister sich wie einen schönen weißen Geist entfernen sah, die sich zu Ende des Krieges von Deutschland abwandte. Und dieses große Land lebt seitdem ohne Seele, ohne seine Nornen. Alles, was zerstört worden ist, was seit 1945 durch das Judentum zum Verschwinden gebracht wurde, muss von jenen zurückerobert werden, die in den alten Träumen standhaft blieben, damit die Welt die Hoffnung nicht verliert, wie Ezra Pond sagte, beharrend, bis die Hoffnung durch ihren eigenen Schiffbruch die betrachtete Angelegenheit glaubt. Und bis zur Wiederkehr des Führers. Ragnarök. Das Ragnarök war die Götterdämmerung der Asen. Die Norne Skuld ließ das Schicksalshorn im Waldheim vom Frigga erklingen, im Garten Idunas. Sein melancholisches Echo wiederholte sich in den Stämmen der patriarchalen Eichen und der Eschen, bis es den alten Himmel erreichte, kurz vor seinem Einsturz. O ihr Götter, das ist das Ende Asgards, so voller leuchtender Burgen, goldener Äpfel, liebenswerter Tiere, die mit den Helden einst sprachen. Und diese Früchte von ehemals. Der Klang des unheilvollen Hornes ruft in Asgard Bestürzung hervor, denn die Divyas erinnern sich der ewigen Wiederkehr und wissen, dass alles sich wiederholen wird, dass es unmöglich ist, dem Schicksal ruhig zu entgehen. Ein Kreis schließt sich. Das melancholische Neigen des Lichtes zeigt den Eintritt in ein Sandhya an, gefolgt von einem Sandhyana. Die Göttlichen wissen, dass sie sterben werden, ohne zu sterben. Sie werden im Eise des Pols in einen Schlaf fallen. Die Raben werden sie bewachen, sie werden sie verschlingen wie auf den parsischen Türmen des Schweigens, wie auf der Burg des Schweigens. Nur die in Wölfe verwandelten Helden werden wachsam bleiben und abwarten. Die hyperboreischen Divyas sind gestorben, verschollen, sie erneuern sich in den unterirdischen Quellen des Feuers. Von dort werden sie verjüngt wiederkehren wie der Vogel Phönix. Aber die Götter sind tot. Sie sind in einen langen Schlaf gesunken. Der Führer ist gegangen, der Führer schläft. Nur die Helden werden weiterkämpfen in dem Dunkel der Nacht, so lange, bis auch sie gehen müssen. Werden sie in der Lage sein, die schrecklichen Schatten des Sandhya und des Sandhyana zu ertragen? Es ist die Zeit der großen Auflösung. Außer der Gemahlin sterben alle anderen, Hari, Yama, Kubera, und sogar das wache Auge des Indra schließt sich. So sagen die Tantras. Alle, mit Ausnahme von Ella, die nur den Rhythmus ihres Tanzes geändert hat. Frigga, Berchta, die Leuchtende, ist vom Demiurg in die schwarze Kalki, die Zerstörerin, verwandelt worden. Auch die Göttlichen, die hyperboreischen Götter, die eingetreten sind, um im rückläufigen Universum des einen, Jehova, Herrn der Finsternis, zu kämpfen, wurden zu Gefangenen seiner ewigen Wiederkehr und mussten sein karmisches, zyklisches Gesetz anerkennen. Der Erste, der sterben wird, wird der süße Baldur sein. Seinem Scheiperhaufen nähert sich Wotan, um ihn zu verabschieden. Er flüstert ihm einige Worte ins Ohr, die niemals jemand erfahren wird. Es ist das große Mysterium. Es könnte vielleicht eine Rune gewesen sein, die des Todes mit dem Versprechen der Wiederauferstehung. Danach verschlingt der Wolf Fenrir alle, einschließlich Wotan. Und es wird das Zeitalter des Wolfes, die Eisenzeit des Kali-Yuga, das dunkelste werden. Der Tanz des Kali, in dem eine andere Sonne mit ihrem Licht kaum die dichten Schichten der Dunkelheit durchdringen kann, bis alles zerstört sein wird. Die Musik, die man in der Götterdämmerung hört, ist zweifellos von Wagner. Er hat sie vorempfunden in der Erinnerung des Blutes. Eine weitere Runde. Das erste Hyperborea liegt außerhalb des demiurgischen Kosmos und des Kreises der Kreise. Das zweite Hyperborea, das Satya-Yuga und das Dwapara-Yuga, hat in der physischen Welt, so wie wir sie heute kennen, keinen Platz. Auch nicht das goldene Zeitalter, noch das silberne. Nur das Treta-Yuga, das bronzene Zeitalter, wird hier mit den Avataren von Rama und Krishna und mit dem Mestizentum der göttlichen Asen, der Vanen und der halbgöttlichen Viras folgen.